Vom Willenstreik zur generalisierten Selbstverwaltung. Soweit die ersten 10 Punkte des ersten Kapitels, die Gesellschaft des Überlebens, die Analyse von Rathgeb, die 1975 beim MAD-Verlag veröffentlicht wurde als Flugschrift Nummer 11 und deren Rechte uns freundlicherweise vom Nautilus-Verlag überlassen wurden. Ja, kein ganz unproblematischer Text, so feurig, der ja an vielen Stellen erstmal daherkommt. Ja, der natürlich schon zu Unterbrechung sozusagen aufruft, andererseits ja auch tatsächlich stärker, finde ich, nochmal als andere situationistische Texte daherkommt, mit so einer Idee von, es geht sozusagen, also eigentlich ganz schön ist ja die, erstmal überhaupt dieser Begriff des Überlebens, der den Text durchzieht, also das Überleben als das normale Leben sozusagen im Kapitalismus, dann aber tatsächlich ja immer wieder eigentlich im Grunde darauf zurückkommt sozusagen so zu einem zu rettenden authentischen Leben, also zum Ablegen aller Rollen und dann das dann eben dazu führen soll, tatsächlich zum authentischen Leben zu kommen, was andererseits, finde ich, so ein bisschen Bericht oder so ein bisschen nicht ganz zusammengeht mit dieser Idee, dass es natürlich, dass dieses Leben, um das es geht, dann doch eine Konstruktion ist und sozusagen konstruiert wird in den Leidenschaften, aber ja, vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen inkonsistent einfach ist. Zumindest hier so erscheint, weil das ja tatsächlich eins der Motive der Situationistischen Internationale ist, ihre Kritik eben alle spektakulären Aspekte der Warengesellschaft zu kritisieren und damit tatsächlich den Versuch zu machen, eine radikalere Kritik aller bis dahin oder zu ihrer Zeit auch vorhandenen kommunistischen und sozialdemokratischen Ansätze, der sozusagen sagt, okay, sobald wir uns in bestimmten Rollen bewegen, spiegeln wir sozusagen nur das Warenförmige unserer Verkehrsform wieder. Und tatsächlich wird es aber in diesem Text oder erscheint das dann ja doch so, als ob sich diese Spiegel einfach zerschlagen lassen und dann ist dann doch das echte, authentische, wirkliche Leben da. Und das ist natürlich, denke ich, eine der Dinge, die in den 80er Jahren nochmal sehr stark auch versucht wurden zu revidieren. Also ich möchte kurz, die Flugschrift Nummer 11 ist die Gedicht und Erzähltes, Heidi Schmidt, Tagträume. Ich zitiere kurz aus dem aus der Werbung, Schreiben als Ausdruck der Suche und Sehnsucht nach dem direkten Erleben. Dann wird eben nochmal, genau hier, Heidi Schmidt schreibt nahezu automatisch und so wird das, was sie schreibt, zum authentischen Protokoll der Auflehnung gegen die herrschenden Zustände. Und tatsächlich ist ja wirklich die Hoffnungen hier auch offenbar von diesem MAD-Flugschriftenverlag, dass die authentische Wiedergabe genau sich dem Herrschenden entzieht und damit auch schon das Herrschende zersticht. Also die ganze Spiegelwelt sozusagen, der Warenhäuser, der Supermärkte, der Fabriken, des gesamten Lebens und seiner Teilung eben durchsticht. Was natürlich was denn genau in den 80er Jahren dann von Leuten wie Judith Butler zum Beispiel exakt damit kritisiert wurde, dass diese Geste des Authentischen exakt nur eine weitere Drehung in der spektakulären, also in der Spektakulären ist. Na gut, es gibt sozusagen keine grundsätzliche Kritik, wie, also in dem Text ist eben gerade, wie das Individuum im erstmal hergestellt wird sozusagen. Interessant ist aber natürlich schon, dass es ja schon einen Unterschied gibt in dem Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, also wie da sozusagen zum oder welche Wege da beschritten werden, um vielleicht zum Leben zu kommen und dem, was du es gerade kurz noch anzitiert hattest, weil in dem einen geht es ja eben wirklich um die Verweigerung der Arbeit, um die Verweigerung sozusagen erstmal einer gesellschaftlichen Rolle, die man hat und der Ausbeutung der Arbeit und dann natürlich das Zweite dann sozusagen die Kulturalisierung dessen ist, dann ist es eben tatsächlich nur noch das Schreiben, das zum authentischen Selbst findet und damit zu einer, also wie das da ja auch irgendwie formuliert war, sich den Herrschaftsbeziehungen entzieht. Also tatsächlich dann das nur noch rein auf der ästhetischen Ebene verbleibt und sozusagen die Einlagerung in dieser Arbeitsverweigerung einfach komplett verschwindet. Dass sozusagen das authentische Erleben jenseits eben der Arbeit dann auch schon gesucht wird, aber das Schreiben selbst dann eben nicht als Arbeit erscheint, das dann nämlich genau zur Veröffentlichung von Büchern wieder führt. Also es ist genau die totale Vernichtung, wie das ja so ein bisschen gruselig, wie ich finde, in dem Text von Rathgeb genannt wird, die totale Vernichtung der Warenförmigkeit der Verkehrsform wird nämlich genau damit nicht gelöst, sondern es wird dann genau wiederum das an der Stelle fortgeschrieben. So, also weil genau nicht die Unterbrechung selbst gesucht wird, die Unterbrechung, die, wie wir jetzt auch nochmal gelernt haben, eben nie nicht nur die Ware oder die Arbeit selbst angreifen darf, sondern eben die Ware und die Reproduktion der Ware in ihrem Bild angreifen muss. Und damit ist, denke ich, dass wir zumindest aber nochmal vielleicht an anderer Stelle ausführlich jetzt diskutieren, natürlich auch die Produktion der Subjekte gemeint. Mhm. Die wird aber genau hier in dem Text, für die wird hier in dem Text keine Theorie angeboten, zumindest soweit, wie wir bisher gekommen sind, nicht. Was ja erstaunlich ist, weil es ja schon Ideologietheorien auch gerade in dem Kontext gegeben hat zu der Zeit, die sich genau damit auseinandergesetzt haben. Also was weiß ich, Althusser oder so, wo es ja genau um die Frage geht, wie ideologische Staatsapparate, die ja hier auch angesprochen werden und die ja auch hier sabotiert werden sollen. Es geht ja auch gerade darum, in einem Teil klang das ja an, eben nicht nur die Fabrik in der Fabrik zu sabotieren, sondern auch die Fabrik außerhalb der Fabrik zu sabotieren. Also und dann werden die ideologischen Staatsapparate ja schon aufgezählt, eben sowohl die Kirche als auch die Bullen und so weiter. Das ist aber die Frage, also wie überhaupt jetzt dann sozusagen der Bürger der Nation aus dieser Anrufung entsteht und dass es kein authentisches Selbst eben dahinter mehr gibt, für die befreite Gesellschaft sozusagen eben einfach nicht mehr, durch das Fehlen der Subjektkritik kommt das einfach nicht mehr in den Blick. Anders formuliert, die Praktiken, mit denen Subjekte sich eben genau produzieren und reproduzieren, müssten selber ja dann sozusagen genau diesen Prozess der generalisierten Selbstverwaltung, um das jetzt hier in dieser Begrifflichkeit zu lassen, unterzogen werden. Und genau das ist aber die Ebene, wo bei der Lektüre ja sich fast der Eindruck einstellen kann, dass das auch das Bild des Arbeiters oder das Subjekt des Arbeiters doch gefährden würde. Der nämlich genau das männliche Subjekt ist, der dann eben Herr seiner Sinne und seiner Möglichkeiten werden muss. Ja, also im Grunde genommen, vielleicht das noch so, nur zum Schluss, weil man sich sonst so noch wegspinnt, könnte man natürlich auch vorwerfen, dass hiermit natürlich im Endeffekt genau im Grunde genommen kein Konzept für eine proletarische Subjektivität entwickelt wird, sondern eigentlich eher nur das reproduziert wird, was eben bürgerliche Subjektivität eigentlich auszeichnet, dass sie eben noch sozusagen eine Freiheit, ein mögliches Selbstsein außerhalb ihrer Tätigkeit als Bourgeois hat. Also ich bin Fabrikbesitzer, aber ich bin auch noch, nehme auch noch Teil an der bürgerlichen Öffentlichkeit und da bin ich tatsächlich ganz ich selbst und kann sozusagen frei und ungebunden, weil mich auch sozusagen keine Arbeitsbeziehungen binden, debattieren und sozusagen auch noch meine eigene Kreativität entwickeln. Und dieser Kreativitätsbegriff, der hier angewandt wird, könnte man natürlich kritisieren, ist eigentlich noch sehr stark dem verhaftet und reproduziert im Endeffekt dann damit auch genau diese Trennung der bürgerlichen Subjektivität, einfach indem eben behauptet wird, die muss sozusagen total werden. Also, sie bleibt eben einfach tatsächlich sozusagen diesem Modell von irgendwo hat man sozusagen dann den Bereich, wo man ganz man selbst sein kann, verhaftet. Genau dieser Bereich soll eben generalisiert werden. Wir belassen es dabei mit einem sozusagen wenigen Fußnoten zu, ich wiederhole das nochmal, Rathgeb vom wilden Streik zur generalisierten Selbstverwaltung erschien in der MAD Flugschrift Nummer 11, damals übrigens für 6 D-Mark zu erwerben. Heute Abend hier umsonst vorgelesen, jedenfalls ausschnittsweise und in einer Woche geht es weiter mit einfach, ich schätze mal, wieder so um die 10 Punkte aus dieser Flugschrift. Und ihr hört das freie Senderkombinat auf 93,0 MHz, 101,4 im Kabel oder unter www.fsk-hh.org. Ein freies Radio, das sich durch die Gaben seiner Fördermitglieder erhält. Wenn ihr Fördermitglied werden möchtet, um Sendungen wie diese, aber auch den ganzen Sender in seiner Infrastruktur zu unterstützen, dann ruft doch einfach an unter 434324. Und fordert den Transmitter an, in dem gibt es einen Coupon, mit dem ihr Fördermitglied werden könnt. Der Transmitter in diesem Monat, sollten wir auch nicht unerwähnt lassen, hat mehrere Artikel zu Fragen des Streiks. Denn auch diese Sendung, also unter anderem zu aktuellen Streiks, also zur Frage zum Beispiel des Streiks im Hamburger Hafen und der Selbstorganisation von Ärzten, aber eben auch dann nochmal mit einem Hinweis, und damit beenden wir dann die Sendung, auf das Stück Odyssee N&K von Ligner, das auf Kampnagel aufgeführt wird und an einen wilden Streik unter anderem erinnert, der in den 20er Jahren stattgefunden hat. Premiere des Stückes am 17.04. Auf Kampnagel in Hamburg-Barmbek. Und dann gibt es noch Vorführungen im April am 24., 27. und 30. Und dann auch noch drei Stück im Mai. Beginnen jeweils um 20.15 Uhr. Wir bedanken uns nochmal fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß gehabt hatten und enden mit einem Stück von Joe Meek. Thank you.